Mit 28 Jahren war Leon immer noch ein junger Mann. Sein Haar war vielleicht nicht mehr ganz so voll wie vor 10 Jahren, aber auf der Treppe zur Metrostation nahm er nach wie vor 2 Stufen aufs Mal, manchmal sogar 3. Er legte Kleingeld in die Messingschale, nahm seinen Fahrschein und ging die Treppe hinunter in den weiß gekachelten Tunnelschacht. Es war die Stunde, da seine Frau Yvonne das Abendessen zubereitete und sein erstgeborenes Söhnchen mit seiner Blechlokomotive spielte. Leon gab sich der Hoffnung hin, dass der Abend wieder einmal einen friedlichen Verlauf nehmen werde. Während die Metro in die Station einfuhr, rief Leon sich die Dramen der letzten Wochen in Erinnerung. Sei ehrlich, Leon. Ich betrüge dich nicht. So etwas würdest du nie tun, nicht wahr? Aber nur aus einem Grund, weil es falsch wäre, mein gewissenhafter Leon. Manchmal wünschte ich mir, du würdest nur ein einziges Mal die Beherrschung verlieren. Du wünschst dir Dinge, die du nicht willst, Yvonne. Warum behandelst du mich, als wäre ich deine Mutter? Wie meinst du? Wieso umarmst du mich nie? Und weshalb liegst du nachts seit Wochen ganz außen, am äußersten Bettrand? Weil du, wenn ich dir das Haar streichle, in Tränen ausbrichst und mich einen Heuchler nennst. Weil du verlangt hast, dass ich dich endlich in Ruhe lasse. Und das habe ich getan. Du hast es wirklich schwer, mein armer Leon. Wir wollen uns nicht mehr zanken, ja? Ja. Lass uns offen reden. Was ich will, kann ich nicht von dir verlangen. Und was du willst, kann ich dir nicht geben. Das ist Unsinn, Yvonne. Du bist meine Frau und ich bin dein Mann. Das alleine zählt. Ja, Leon. Wir kommen ganz gut zurecht. Aber wirklich zusammen sind wir nicht. Damit müssen wir leben, bis zum Ende. Yvonne, wir sind erst 28. Willst du die Scheidung? So ging das immer zu. Es war für sie beide geradezu eine Erleichterung gewesen, als auf Yvonnes abendliche Gefühlsausbrüche Anfälle morgendlicher Übelkeit folgten. Nach dem Besuch beim Gynäkologen hatte sie Leon um Verzeihung gebeten, verwundert ihren Bauch betrachtet und die Vermutung geäußert, dass dieses Kind wohl ein Mädchen sei. Leon ließ sich im Strom der Reisenden über den Bahnsteig in einen Wagen treiben. Als auf dem Gleis nebenan ein Zug einfuhr, betrachtete er die Passagiere. Männer mit Zeitungen, Kriegsversehrte mit Krücken, Frauen mit Einkaufskörben. Erst waren es undeutliche, verwischte Gestalten, dann nahmen sie deutlichere Konturen an und als der Zug schließlich stillstand, bemerkte er neben der Schiebetür eine junge Frau. Grüne Augen, Sommersprossen, dichtes, dunkles Haar. Sie rauchte eine Zigarette, die sie zwischen Daumen und Zeigefinger hielt wie ein Straßenjunge, und sie war ganz eindeutig seine Louise. Leon klopfte unsinnigerweise gegen die Scheibe, aber sie schaute ins Leere. Rumpelnd wurden die offenen Türen geschlossen. Leon nahm den Hut ab und schwenkte ihn durch die Luft. Jetzt endlich wandte sie sich ihm zu. Jetzt endlich trafen sich ihre Blicke und seine letzten Zweifel schwanden, als der fragende Ausdruck in ihren Augen freudigem Erkennen wich und in ihrem Lächeln ihre Zahnlücke erschien. Dann nahmen beide Züge gleichzeitig in entgegengesetzte Richtungen Fahrt auf. Vor seiner Wohnungstür blieb Leon stehen. Was er da hörte, war seine Frau Yvonne. Er öffnete die Tür. Endlich! Yvonne stand im Flur in einem hellen Sommerrock, der viel zu leicht war für die Jahreszeit. Michel Chouchou schläft schon. Ich habe mit dem Essen auf dich gewartet und eine Flasche Wein aufgemacht. Guten Abend, Yvonne. Komisch siehst du aus. Ist etwas passiert? Ich habe dieses Mädchen getroffen. Was für ein Mädchen? Ich bin nicht sicher. Du triffst Mädchen, bist aber nicht sicher und verspätest dich um 2 Stunden. Mein Lieber, das klingt, als hätten wir etwas zu besprechen. Es war Louise. Welche Louise? Die kleine Louise aus Saint-Luc-sur-Marne. Du weißt schon. Das tote Mädchen? Das haben wir immer gewusst, dass so etwas eines Tages geschehen würde. Jetzt wirst du sie suchen. Das Mädchen gibt es nicht mehr. Yvonne, so oder so. Es ist viel Zeit vergangen seither. Trotzdem. Du wirst sie suchen. Am nächsten Morgen stieg Leon in den Untergrund und fuhr eine Stunde lang mit der Metro hin und her. Er begegnete einer großen Zahl Menschen, jeden Alters, jeder Hautfarbe, aber ein Mädchen mit grünen Augen sah er nicht. Dass er zu spät zur Arbeit kam, bemerkte niemand. 10 Jahre war es jetzt her, dass Leon bei der Fernmeldezentrale der Police Judiciaire in Paris eingetroffen war. Von der ersten Arbeitsstunde an war unbestreitbar zutage getreten, dass er vom Morsen keine Ahnung hatte. Weil er aber bei der Arbeit großen Fleiß an den Tag legte, hatte ihm nach 3 Jahren der Vizedirektor des wissenschaftlichen Dienstes eine Assistentenstelle im neu eingerichteten chemischen Labor besorgt. An jenem Morgen hatte er eine Probe Kartoffelgratin auf Arsenrückstände zu prüfen. Der Befund war negativ. Das Natriumgoldchlorid verfärbte sich unter dem Einfluss der Kartoffellösung nicht violett, sondern behielt seine braune Farbe. Leon tippte zu Handen des Untersuchungsrichters einen Bericht mit 3 Durchschlägen. Nach dem Kartoffelgratin nahm er den Roquefort aus dem Kühlschrank, den er auf Rattengift prüfen sollte. Ein Blick auf die Wanduhr zeigte ihm, dass es schon 11 Uhr war. Er würde sich den Roquefort für den Nachmittag aufsparen und ausnahmsweise zu Hause Mittag essen. Und weil er so früh dran war, würde er auf dem Heimweg 2 oder 3 Mal zwischen den Metrostationen von Saint-Michel und Saint-Sulpice hin und her fahren. Als Leon vom Boulevard Saint-Michel in die Rue des Écoles einbog, schien es ihm, als höre er das glückliche Kreischen seines Sohnes Michel. Im Näherkommen sah er, dass er sich nicht getäuscht hatte. Der Kleine umrundete gerade in einem knallroten Tretauto, das die Form eines Feuerwehrmobils hatte und komplett ausgerüstet war, mit Drehleiter, Bimmelglocke und Suchscheinwerfer, die steinerne Büste, die in der Mitte der Anlage stand. Seine Frau Yvonne trug ein langes, weißes Leinenkleid, das Leon an ihr noch nie gesehen hatte, und unter dem sich selbstbewusst ihr schwellendes Bäuchlein abzeichnete, dazu einen hübschen kleinen Strohhut und eine Sonnenbrille mit rosa Gläsern. Das war nicht das schlagerträllernde Mädchen vom Vorabend, auch nicht das in häuslicher Gefangenschaft zerquälte Wesen, das ihn durch die vergangenen Monate begleitet hatte. Diese Frau hatte er noch nie gesehen. Leon, wie schön, dass du mal mittags nach Hause kommst. Verzeih mir die Frage, bist du heute Morgen verrückt geworden? Wir haben einen Einkaufsbummel in die Galerie Lafayette gemacht. Ach, du hast das Zeug neu gekauft. Michel, Liebling, bimble doch noch mal mit der Glocke für deinen Papa. Kannst du mir sagen, was dieses Feuerwehrauto gekostet hat? Keine Ahnung, steht auf der Rechnung. Wahrscheinlich etwas mehr, als du im Monat verdienst. Wie viel verdienst du eigentlich? Du hast nicht mal alle Tassen im Schrank. Was willst du mir sagen? Dass ich eine Dummheit gemacht habe? Du hast auch eine Dummheit gemacht. Du bist heute ziemlich viel Metro gefahren. Ist es nicht so? Und deswegen bist du mit dem Kleinen in die Galerie Lafayette gegangen? Genau. Entschuldige, ich sehe den Zusammenhang nicht. Leon, dieses Metrofahren ist eine Schande. Du machst dich lächerlich und mich machst du zum Gespött vor mir selbst. Entweder suchst du das tote Mädchen richtig oder du suchst es nicht. Es hat keinen Sinn. Ich befehle es dir. Denk dir was aus, wie du die Frau findest. Schließlich bist du bei der Polizei. Zwar waren Leon die Fahndungsmethoden der Police Judiciaire nur in Wagenzügen bekannt, eine Grundregel der Kriminalistik aber, dass der Täter oft an den Tatort zurückkehrt, war ihm geläufig. Und da Louise und er in diesem Fall beide gewissermaßen Täter, Komplizen sowie Opfer und Fahnder zugleich waren, kaufte er an der Gare du Nord einen Fahrschein und saß bald darauf am Strand von Le Tréport. Erst jetzt wurde ihm bewusst, wie lange schon und wie sehr er das Möwengekreisch vermisst hatte. Auf dem Rückweg ging er hinauf zur Église Saint-Jacques. Die Madonna stand noch immer in ihrer Nische rechts neben dem Eingang. Leon zog sein Notizbuch hervor. Donnerstag um 5, Café de Flore. Er riss die Seite heraus, rollte sie zusammen und steckte sie genau wie damals der Madonna unter die rechte Achsel. Viel zu früh saß er 3 Tage später auf der Terrasse des Café de Flore. Eigentlich saß er gegen seinen Willen da. Es war seine Frau Yvonne gewesen, die ihn genötigt hatte, diese Verabredung einzuhalten. Es war 5:10, als er Louises Anwesenheit spürte. Er konnte sie fühlen wie einen Luftzug, der durch die Straße zog. Leon sah sich suchend um und da fiel ihm ein hübscher, ein wenig verbeulter Wagen auf, der auf der anderen Seite des Boulevards auf der Place du Québec stand. Leon hatte ihn nicht ankommen sehen. Der Auspuff rauchte, hinter der Windschutzscheibe zeichnete sich dunkel ein Schemen ab, auf der Fahrerseite winkte ihn ein Frauenarm herbei. Wir werden jetzt keine Küsschen austauschen. Einander nicht um den Hals fallen. Einverstanden? Wie du willst. Louise trug einen Lederhelm und eine Autobrille mit grünen Gläsern. Sie gab kräftig Zwischengas. Leon verkeilte sich mit Armen und Beinen zwischen Armaturenbrett und Beifahrertür. Einen schicken Wagen hast du da. 4 Zylinder. Macht 60 Kilometer pro Stunde. Ah. Ich habe ihn mir zu meinem Dienstjubiläum bei der Banque de France geschenkt. Du arbeitest bei der Banque de France? Seit 5 Jahren. Respekt. Nein, man behandelt mich dort wie die letzte Tippmamsell. Wieso? Ja, weil ich die letzte Tippmamsell bin. Deswegen der Torpedo. Genau. Fahrrad fährst du nicht mehr. Wenn ich irgendwo hin muss, nehme ich das Auto. Und wenn ich nirgends hin muss, nehme ich auch das Auto. Und wenn du ans Meer fährst? Dann nehme ich erst recht das Auto. Wieso habe ich dich dann in der Metro gesehen? Da war der Wagen in der Reparatur. Du arbeitest am Hauptsitz? An der Place de la Victoire. Ich bin seit 10 Jahren am Quai des Orfèvres. Das sind nur ein paar hundert Meter. Was? Tja, da haben wir uns ein paar Jahre lang ziemlich nah beieinander die Hintern platt gesessen. Das nennt man Pech. Ja. Louise schaltete vom 3. in den 4. Gang und fuhr mit durchgedrücktem Gaspedal am Jardin du Luxembourg entlang. Wenn ein Bus oder Lastwagen keinen Platz machte, hupte sie so lange, bis dieser erschrocken zur Seite wich. Und wenn sie dann durch die Lücke preschte, streckte sie den Arm aus dem Fenster und machte dem überholten Fahrer Handzeichen, die im Normalfall zu einer Prügelei führen. Leon warf Seitenblicke auf Louise. Den Lederhelm und die Autobrille hatte sie abgelegt. In ihrem Mundwinkel lag die Ahnung eines Lächelns. Ihre Hände ruhten auf dem Lenkrad. Leon bemerkte, dass sie keinen Ring trug. Jetzt hör schon auf zu glotzen! In einer halben Stunde halten wir an, dann können wir reden. Louise und Leon saßen nahe beieinander. Er haille den rechten Arm um ihre Taille gelegt, sie lehnte an seiner Schulter. Durch die Ritzen des Fensters wehte ein kühler Luftzug, der den Rauch ihrer Zigarette horizontal zum Kohleofen trug. Wir haben immer noch nicht geredet. Möchtest du denn reden? Nein. Du? Ein bisschen geredet haben wir schon. Aber nicht darüber. Nein. Nur über Autos. Und über Metropolis. Und über Kellogg und Fitzmaurice. Und über Chanel-Röcke und blöde Glockenhüte. Ich habe keine Zigaretten mehr. Sind oben noch welche? Im Auto. Ich hole sie dir. Nein. Bleib hier. Geh nicht weg. Noch nicht. Leon zog Louise an sich und küsste sie. Ich habe Hunger. Lass uns bestellen, bevor die Küche zusperrt. Ich nehme Steak frites. Ich auch. Leon winkte den Wirt heran und gab die Bestellung auf. Dann erzählte er, um Louise zum Lachen zu bringen, eine Geschichte. Es war die Geschichte jenes Clochards, der Jahr ein Jahr aus, Tag für Tag vor dem Musée de Cluny saß und dem Leon jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit eine Münze in den Hut legte. Alle paar Monate kam es vor, dass die Schwelle des Museumstors leer war. Dann fragte sich Leon, ob dem Clochard über Nacht etwas zugestoßen sei. Und wenn er mittags dann wieder da saß, winkte Leon ihm erfreut zu. Wenn ich sehe, dass jemand anderer Geld in seinen Hut legt, werde ich eifersüchtig. Im Oktober des vergangenen Jahres war es geschehen, dass der Clochard 3 Tage in Folge nicht an seinem Platz gesessen hatte. Am 4. Tag aber war er wieder da gewesen und in seiner Erleichterung hatte Leon ihn auf einen Kaffee ins nächste Bistro eingeladen. Stell dir vor, Louise, Garde Leon. Der Mann kriecht sturzbetrunken in einen offenen Güterwagen. Mhm. Er wickelt sich in seine Decke und schläft ein. Der Zug fährt mit einem Ruck an. Mein Clochard schläft. Der Zug fährt durchs Burgund, mein Clochard schläft. Oh, das ist aber schade. Ja, er verschläft die Côte d'Iron, die Wildpferde der Provence, das Languedoc, das Roussillon, die Pyrenäen. Und dann wacht er auf, der Zug steht. Er schiebt die Tür auf und sieht einen Gleisarbeiter, der ihm eröffnet, dass in der Nähe von Pamplona ist. Zweimal Steakfried, voilà. Am frühen Abend, als sie noch im Bett gelegen hatten und an ihren Körpern gegenseitig die Narben von Maschinengewehrkugeln und Bombensplittern ertastet hatten, hatte Louise ihm erzählt, dass ein Weinhändler aus Metz sie aufgelesen und nach Amiens ins Frauenhospital gebracht hatte. Dort hatte sie einen ganzen Monat bei den hoffnungslosen Fällen gelegen, hatte eine Lungenentzündung sowie die spanische Grippe erwischt. Erst ein halbes Jahr nach Kriegsende war sie als halbwegs geheilt entlassen worden. Sie war auf direktem Weg nach Saint-Luc-sur-Marne zurückgekehrt und hatte den Bürgermeister aufgesucht. Dieser hatte ihr ohne Umschweife erzählt, dass Leon ein paar Monate zuvor ebenfalls vorbeigeschaut und erfreulicherweise einen recht gesunden Eindruck gemacht habe. Als Louise den Bürgermeister fragte, ob er eventuell Leons Wohnadresse kenne, hatte dieser bedauernd mit den Schultern gezuckt. Und als sie ihre Scham überwand und wissen wollte, ob Leon sich denn gar nicht nach ihr erkundigt habe, hatte der Bürgermeister ihr die Hand getätschelt und eine tiefsinnige Bemerkung über die Leichtfüßigkeit der Jugend im Allgemeinen und die Treulosigkeit junger Männer im Besonderen gemacht. Nach dem Essen unterhielten sich Leon und Louise leise und musterten einander aufmerksam, als ständen sie in schwierigen Verhandlungen über Entscheide von größter Tragweite. Dabei redeten sie nur über Kleinigkeiten und vermieden sorgsam alles Schwere. Kurz nach Mitternacht waren sie wieder auf der Straße. Louise fuhr nun langsam. Leon streichelte ihren Nacken. Hör zu, Leon. In einer Stunde sind wir wieder in Paris. Du musst mir etwas versprechen. Was denn? Ich will nicht, dass du mir auflauerst. Was? Wir werden uns nicht wiedersehen. Es würde nirgends hinführen. Du weißt nicht, wo ich wohne und ich werde es dir nicht sagen, aber du weißt, wo ich arbeite. Na und? Spiel nicht den Deppen. Das steht dir nicht. Ich will nicht, dass du vor der Banque de France herumlummelst, um mich zu sehen. Du hättest mir keinen Polizeihund auf die Fersen. Du wirst mir nicht zufällig auf dem Gemüsemarkt über den Weg laufen. Und du sitzt nicht zufällig im Kino, wenn ich ins Kino gehe. Nie. Versprichst du mir das? Es gibt Zufälle. Erzähl keinen Quatsch. Du musst mir versprechen, dass du keine Dummheiten machst. Ich meinerseits verspreche dir, dass ich niemals die Rue des Écoles betreten werde und niemals den Quai des Orfèvres. Den Boulevard Saint-Michel kann ich dir nicht gänzlich überlassen. Da muss ich hin und wieder durch. Ja, ich auch. Täglich 2-mal mindestens. Sei ein Mann, Leon. Versprich es mir. Versprichst du's? Nein. Rutsch rüber. Jetzt fährst du. Ich kann nicht Auto fahren. Dann lernst du's jetzt. Rutsch rüber. Sofort lenkst du den Wagen. Sonst quatschen wir endlos rum und fangen womöglich an zu flennen. Das hier ist das Gaspedal, ja? Und das ist die Bremse. Um die Gangschaltung kümmere ich mich fürs Erste. Ja. Leon hielt eine Reisegeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern und fuhr in der Mitte der Landstraße durch die Nacht nordwärts der Stadt entgegen. Schau, es ist genau Halbmond. Weißt du, was das bedeutet? Was? Es bedeutet, dass sich der Mond in diesem Augenblick an der Stelle befindet, an der die Erde vor 4 Stunden war. Wir waren vor 4 Stunden dort oben? Exakt dort oben habe ich dir vor 4 Stunden den letzten Knopf deiner Bluse abgerissen und deinen Schlüpfer... Lass meinen Schlüpfer entschwingen. Eine Weile betrachteten sie still den Mond, der sich erstaunlich rasch vom Horizont löste. Sag mir, Leon, wo ist der Mond jetzt? Dort, wo die Nachttischlampe am Boden zersplittert ist. Da hast du angefangen, meinen Namen zu stammeln. Ja, du bist ein eingebildeter Gag. Ich habe es noch im Ohr. Und in der Nase habe ich es auch. Ich kann uns beide riechen. Hier, riech mal. Wir riechen genau gleich. Hm. Ich wünschte, das würde so bleiben. Für immer. Ja. Darunter machst du es nicht, wie? Sie öffnete seinen untersten Knopf und fuhr ihm mit der rechten Hand unter das Hemd. Du bist sehr zufrieden mit dir und hältst dich für einen tollen Hecht, nicht wahr? Mhm. Aber weißt du auch, wo bei einem Auto die Bremse ist? Bremsen will ich nicht können. Aber ich. Drück auf die Bremse, du Krone der Schöpfung. Na los, mach schon. Rasch. Während Leon noch mit Steuerrad, Kupplung und Bremse hantierte, küsste sie ihn und zerrte an seinen Kleidern, bis der Wagen schlingernd und unter Bocksprüngen zum Stillstand kam. Sie holten 2 Wolldecken aus dem Kofferraum und gingen eng umschlungen zum Waldrand, wo sie sich in weichem Gras zwischen 2 Büschen im Mondschein liebten bis zum Morgengrauen. In den folgenden 11 Jahren sahen und hörten Louise und Leon einander nicht wieder. Leon Le Gall hielt sein verweigertes Versprechen und näherte sich kein einziges Mal der Banque de France und er unternahm auch keine sinnlosen Metrofahrten. Nachts vor dem Einschlafen durchlebte Leon in Gedanken immer wieder das Beisammensein mit Louise. Seine Erinnerungen verblassten nicht, sondern wurden im Gegenteil kräftiger und lebendiger. Von Jahr zu Jahr heißer fühlte er ihre Lippen an seinem Hals und immer stärker durchfuhr ihn der Schauer beim Gedanken daran, wie sie ihm »Fass mich da an, da« ins Ohr gewispert hatte. Süßer als damals hatte er ihren Duft in der Nase und in seinen Händen ganz gegenwärtig war die Empfindung ihres biegsamen, sehnigen, aber auch unnachgiebigen und fordernden Körpers, der so ganz anders war als die warme, weiche Nachgiebigkeit seiner Ehefrau. Tagsüber ging er zur Arbeit und abends scherzte er mit seiner Frau und war den Kindern ein zärtlicher Vater. Aber im Grunde war er doch immer dann am lebendigsten, wenn er sich seinen Erinnerungen hingab. Yvonne beklagte sich nicht. Als er an jenem Sonntagmorgen nach Hause gekommen war, hatte sie getan, als sei er nicht die ganze Nacht weggeblieben, sondern kehre nur von der Bäckerei zurück. Und als er zu einer Erklärung ansetzen wollte, hatte sie sich ihm entzogen und gesagt, Lass gut sein. Wir wissen doch beide Bescheid. Anfangs war Leon irritiert über das Ausbleiben des Dramas, aber dann verstand er, dass Yvonne ihn besiegt hatte. Allerdings wurde ihm auch bewusst, dass diese Großzügigkeit letztlich auf grausamer Unerbittlichkeit beruhte, auf der Gewissheit, dass es einem moralischen Menschen wie Leon in Zeiten von Krise und Inflation in einem katholischen Land wie Frankreich unmöglich sein würde, seinen erstgeborenen Sohn und seine ihm von Gott anvertraute, im 5. Monat schwangere Gattin zu verlassen. Zu Weihnachten 1928 kaufte Leon für Yvonne unter Einsatz der gesamten Ersparnisse ein perlenbesetztes Armband, das sie in den vergangenen Monaten, ohne dass er es hätte merken sollen, mehrmals im Vorbeigehen betrachtet hatte. Auf einen frühlingshaften Silvestertag folgte der strenge Winter 1929. Anfang Februar, als Yvonne einen gesunden Buben namens Yves zur Welt brachte, lag noch immer hart gefrorener, vom Kohlestaub geschwärzter Schnee in der Rue des Écoles. Drei Monate später starb unerwartet Léons Mutter, als sie auf dem Fischmarkt von Cherbourg Loup de Mer fürs Abendessen kaufen wollte. Sie hatte gerade den in Zeitungspapier gewickelten Fisch entgegengenommen, sagte »Au, was soll das?«, griff sich mit der linken Hand an die Schläfe und riss, während sie sich aufs nasse, nach fischigem Eiswasser riechende Pflaster setzte, einen Korb voll Austern hinunter. Die Beerdigung fand an einem Frühlingsmorgen statt, an dem Kirschblütenblätter wie Schneeflocken durch die Luft wirbelten. Im Juli 1931 artikulierte der kleine Yves, der weit über seinen zweiten Geburtstag hinaus kein Wort über die Lippen gebracht hatte, laut und deutlich, mit eindeutig pariserisch-kehligem R, das schöne Wort Roquefort. In jenem Sommer war es zudem, dass die Weltwirtschaftskrise auch in Frankreich zu wüten begann und die Police Judiciaire auf ministeriellen Sparbefehl 20% ihres Personalbestands abbauen musste. Léon entging der Entlassung, weil er zwei Kinder zu versorgen hatte. 1932 kam der dritte Sohn zur Welt, der auf den Namen Robert getauft wurde. Und als am 2. Juli-Wochenende die großen Sommerferien begannen, ging in Cherbourg Léons Vater in Pension nach exakt 40 Jahren Schuldienst. 10 Tage später machte er seinem einsamen Witwerleben ein Ende, indem er sich diskret einen Sarg in passender Größe beschaffte und diesen in seiner Stube aufstellte. Er streifte sich ein weißes Nachthemd über, schluckte ausreichend Barbiturate, legte sich in den Sarg und zog den Deckel über sich zu. Die Hausmeisterin fand ihn am nächsten Morgen. Auf dem Sarg lag ein an sie adressierter Zettel zusammen mit einem 5-Franc-Stück, das sie für den Schrecken entschädigen sollte, sowie ein notariell beglaubigtes Testament, das die Erbschaftsangelegenheiten regelte und alle Einzelheiten des bereits organisierten und bezahlten Begräbnisses aufführte. Im Mai 1936 wurde Yvonne von einem Mädchen namens Muriel entbunden. Alle zusammen fuhren sie nach Cherbourg, wo Léon zwar die Freunde seiner Jugend nicht mehr wiederfand, hingegen eine Segeljolle mietete und mit seiner Familie Ausflüge zu den Kanalinseln unternahm. 1938 wurde Léon Legall zum stellvertretenden Laborleiter des wissenschaftlichen Dienstes der Police Judiciaire ernannt. Und am 1. September 1939, dem Tag, an dem Deutschland Polen überfiel, musste er sich in der Salpêtrière einer Hämorrhoidenoperation unterziehen. 1940 stellte sich heraus, dass die Maginot-Linie die Hunnen diesmal nicht würde aufhalten können. Nach dem 10. Mai flohen die Belgier und Luxemburger zu Zehntausenden vor der Luftwaffe. Und als die Panzerkolonnen auch bei Sedan die Sperren durchbrachen, setzte in Paris ein allgemeines Rette-sich-wer-kann ein. Frauen, Kinder und Greise flohen zu Hunderttausenden südwärts in überfüllten Zügen und auf verstopften Straßen, zu Fuß und auf Fahrrädern, im Taxi und in Autos, die mangels Treibstoff von Ochsengespannen gezogen wurden. Nach 3 Wochen versiegte der Flüchtlingsstrom. Paris war zu 2/3 entvölkert. Zurückgeblieben waren die Reichsten der Reichen und die Ärmsten der Armen, sowie jene, denen Fahnenflucht aus beruflichen Gründen von Gesetzes wegen verboten war, die Angestellten der Krankenhäuser, die Beamten von Post, Telegrafenamt und Metro, das Personal der Elektrizitäts- und Gaswerke sowie der Feuerwehr und 20.000 Polizeibeamte. So ging auch Léon weiter, Tag für Tag ins Labor, als ob nichts wäre. Am Montag, dem 10. Juni 1940, wurde die berufliche Routine abrupt unterbrochen. Als Léon wie gewohnt um 7:45 zur Arbeit erschien, war der Quai des Orfèvres schwarz von Beamten der Police Judiciaire. Was ist los? Wieso geht keiner rein? Keine Ahnung. Angeblich soll Büro 205 geräumt werden. Wird es geschlossen? Nein, aber das Archiv wird evakuiert. Die ganzen Ausländerkarteien? Wir sollen mit anpacken. Dann pack dir mal an. Ich habe im Labor eine Menge zu tun. Deine Arbeit fällt heute wohl aus. Wie bitte? Sämtliche Abteilungen sind vom ordentlichen Dienst suspendiert und müssen mit anpacken. Das Büro 205, die Abteilung zur Kontrolle von Ausländern und Flüchtlingen, hatte weit über die Landesgrenzen Berühmtheit erlangt, als das Ministerium der Schande. Es bestand aus einer Hundertschaft kleiner Beamter, deren ausschließliche Aufgabe es war, sämtliche Flüchtlinge und Vertriebene zu bespitzeln, zu kontrollieren und ihnen den Weg zur dauerhaften Aufenthaltsbewilligung möglichst schwer zu machen. Es gab Millionen rote Karteikarten für die Registrierung der ausländischen Population nach Straßenzügen, Millionen graue Karteikarten für die Erfassung nach Nationalitäten, Millionen gelbe Karteikarten für politische Informationen. Juden, Kommunisten und Freimaurer wurden in separaten Karteien geführt. Und alle diese Karteien und Register wurden in Büro 205 methodisch in hölzernen Kästen und Hängeregistraturen abgelegt. Die Glocken von Notre-Dame hatten gerade 8:30 geschlagen, als auf dem Quai des Orfèvres ein schwarzer Citroën Traction Avant vorfuhr. Der Polizeipräfekt von Paris stieg aus. Er wandte sich mit einem Megafon an das Heer der wartenden Männer. Monsieur, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Sondereinsatz sämtlicher Beamter der Police Judiciaire nach Kriegsrecht. Alle Mann über Treppe F in die erste Etage. Bereithalten im Flur vor Büro 205. Beeilung, wenn ich bitten darf. Die Zeit drängt. Die Deutschen stehen vor Compiègne. Leon stieg über Treppe F in die erste Etage. Die Tür zu Büro 205 stand offen. Der Polizeipräfekt persönlich hatte hinter einem großen Schreibtisch Platz genommen. An beiden Enden des Schreibtischs bildeten sich zwei Menschenketten, über welche die Karteien abtransportiert wurden. Zur Vernichtung bestimmten Akten wurden ein paar Schritte flussabwärts ins Wasser geworfen. Das zur Aufbewahrung bestimmte Material wurde weiter oben in zwei eigens requirierte Lastkähne verladen. Leon stand 8 Stunden auf der Treppe und reichte Tausende von Kisten, Kästen und Ordnern weiter, in denen millionenfache Zeugnisse von Menschenleben lagen, die im trüben Wasser der Seine davontreiben würden. Drei Tage später, am Freitag, dem 14. Juni, erwachte Leon wie üblich lang vor dem Morgengrauen. Als er vor der Tür den Aurore holen wollte, wunderte er sich, dass dieser nicht auf dem Schuhabstreifer lag. Das war noch nie vorgekommen. Er nahm ersatzweise die Zeitungen der letzten 3 Tage von der Hutablage, kehrte zurück an den Küchentisch und las einen Artikel über Schafzucht auf den äußeren Hebriden. Kurz vor 7 Uhr strich er wie gewohnt 10 Butterbrote für die ganze Familie, dann verzog er sich mit seiner 2. Tasse Kaffee zum Lesesessel am Wohnzimmerfenster. Im kleinen Park gegenüber fiel ihm ein Soldat ins Auge. Yvonne? Yvonne, schau dir das an! Was denn? Den Soldaten dort drüben. Sonderbar. Bleib nicht am Fenster stehen. Woher der wohl den Apfel hat? Was ist mit dem Apfel? Um die Jahreszeit findet man in ganz Paris keine Äpfel mehr. Ich meine den Helm und die Uniform. Schau, jetzt nimmt er einen 2. Apfel hervor und verfüttert Brot an die Tauben. Womöglich richtiges Brot aus Weizenmehl. Die Uniform, Yvonne. Wir fressen Sägemehlpappe und der Kerl verfüttert gutes Brot an die Tauben. Vergiss die Äpfel und das Brot, Yvonne. Schau dir die Uniform an. Was ist damit? Die ist grau. Unsere sind khaki-braun. Nein. Das ist doch unmöglich. Ich laufe zur Bäckerei und schaue mich um. Die 2 nächstgelegenen Bäckereien waren geschlossen, aber nach einem Rundgang durchs Quartier Latin wusste Leon Bescheid. Die Wehrmacht war in jener Frühsommernacht auf 10 Spitzen nach Paris geschlichen. Kein Schuss war gefallen, kein Befehl gebrüllt worden, keine Bombe explodiert. Im Morgengrauen waren die Deutschen einfach da gewesen. Die sind überall. 2 sitzen vorn an der Place Champollion im Auto. An der Rue Valette trinkt einer Kaffee auf der Terrasse. Am Pantheon. Und an der Sorbonne hängen riesige Hakenkreuzfahnen. Was machen wir jetzt? Ich muss ins Labor. Die Kinder gehen zur Schule. Du gehst zur Arbeit? Ich muss zum Dienst, Yvonne. Das haben wir doch besprochen. Wir könnten fliehen. Na, wohin? Erstens werden die Deutschen bald überall sein. Und zweitens würde mich die Polizei sofort verhaften. Leon. Die französische, nicht die deutsche. Ja. Und dann würdest du mit den Kleinen binnen 1 Monat auf der Straße sitzen und hungern. Wir könnten uns hier in der Wohnung verstecken. Unter dem Sofa. Leon. Was? Lass uns doch mal drüber nachdenken. Es gibt nichts nachzudenken. Nachdenken kann man nur, wenn man Informationen hat. Wir wissen aber nichts. Wir sehen nichts, wir hören nichts, wir haben keine Ahnung, was los ist. Ein bisschen was sehen wir schon. Ja, was? Einen Wehrmachtssoldaten, der 2 Äpfel hintereinander isst und die Sonne genießt. Ordnungsbehörde. Ab sofort gilt für 48 Stunden eine Ausgangssperre. Bleiben Sie zu Hause. Ab sofort gilt in Frankreich die deutsche Uhrzeit. Sämtliche Uhren sind um eine Stunde vorzustellen. So still war es draußen, dass man, wenn auf der Straße eine Patrouille vorüberging, durch die geschlossenen Fenster das Trampeln ihrer Soldatenstiefel hören konnte. Am dritten Morgen war der Hausarrest vorbei. Paris wachte wieder auf. Leon beschloss, zur Arbeit zu gehen. Es wäre für ihn gefährlicher gewesen, zu Hause zu bleiben und ein Verfahren wegen Dienstpflichtverletzung nach Kriegsrecht zu riskieren. Auf den Straßen fuhren wenig Autos, als ob es ein Sonntag und kein Werktag wäre. Auf den Trottoirs war der Strom der Männer weniger dicht als üblich und die Omnibusse waren halb leer. Das hölzerne, eisenbeschlagene Tor zum Musée de Cluny war versperrt. Auf der Schwelle aber saß wie üblich Leons persönlicher Clochard. Bonjour. Monsieur Le Gall? Bitte sehr, Monsieur. Bitte verzeihen Sie die Belästigung. Es dauert nur eine Minute. Worum geht es? Ich bin unverschämt, aber in der Not erlaube ich mir, mich höflich bei Ihnen zu erkundigen. Werden Sie mir morgen früh auch wieder 50 Centimes geben? Was für eine Frage. Und übermorgen? Jetzt reicht's aber. Haben Sie getrunken? Und nächste Woche, Monsieur. Na, was ist denn los? Bestimmt haben Sie erfahren, was die Nazis mit unsereinem in Deutschland gemacht haben. Sehen Sie, Monsieur Le Gall, deswegen muss ich fort und kann nicht bleiben. Wo wollen Sie denn hin? Zum Busbahnhof Jaurès. Da fahren Busse nach Marseille und Bordeaux. Und? Falls Sie mir ein Darlehen geben wollten, auf die Münzen, die Sie mir in nächster Zeit geben würden. Das ist ja... Wie lange werden Sie denn wegbleiben? Wer weiß. Ich fürchte, der Krieg wird lange dauern. 3 Jahre, vielleicht 4. 4 Jahre zu 200 Arbeitstagen? Es gibt ja 800 mal 50 Centimes. Ganz wie Sie sagen, Monsieur Le Gall. Natürlich würde mir auch schon eine wesentlich kleinere Summe aus der Patsche helfen. Schau zu, dass du morgen kurz vor Mittag hier bist. Dann bringe ich dir das Geld. Ich danke Ihnen, Monsieur Le Gall. Ich heiße Leon. Und du? Mein Name ist Martin. Und dann machten sie beide einen Schritt aufeinander zu und umarmten sich. Juni 1940. Mein geliebter Leon. Im Hafen von Lorient. Ich bin's, deine Louise, die dir schreibt. Wunderst du dich? Ich wundere mich. Es ist nicht so, dass ich die vergangenen 12 Jahre unablässig an dich gedacht hätte, weißt du? Man kann schließlich nicht länger als ein paar Monate in diesem Zustand bleiben. Irgendwann geht man samstags wieder ins Kino und fährt sonntags übers Land und bestellt in diesem oder jenem Landgasthof eine Andouillette. Andouillette. Umso mehr habe ich mich gewundert, als ich im Taxi unterwegs zum Bahnhof Montparnasse plötzlich den Wunsch verspürte, dir zu schreiben. Wie ein... Und aufgeregt war wie ein Backfisch vor dem ersten Rendezvous. Vor dem ersten Rendezvous. Jetzt sitze ich auf der Bettkante meiner Schiffskabine. Backfisch. Wahrscheinlich stehst du, wenn du diese Zeilen liest, auf der Matte vor deiner Wohnungstür. Gleich wird Yvonne im Türspalt auftauchen. Bestimmt beunruhigt es sie, wie du so dastehst mit einem Umschlag in der Hand. Also streckst du ihr den Brief entgegen. Und zwar wortlos, wie ich vermute. Weißt du, Leon, ich bewundere deine Frau für den Mut, mit dem sie dein diszipliniertes Wohlverhalten hinnimmt. Ich an ihrer Stelle hätte dich längst zum Teufel gejagt. Deine Artigkeit hätte ich nicht lange ertragen. Artigkeit. Denn wohlverhalten hast du dich in den vergangenen 12 Jahren tatsächlich. Das muss man dir lassen. Du hast mir nie aufgelauert und mir nie nachzustellen versucht. Hast nie mit der Banque de France telefoniert und mir keine kleinen Briefchen ins Büro geschickt. Dabei hast du doch genauso gelitten wie ich. Das weiß ich bestimmt. Manches Mal habe ich mich gefragt, ob ich dir nicht auch ein wenig böse sein sollte, dass du dich so ohne Verfehlung an die von mir befohlene Funkstille gehalten hast. Es ist sonderbar. Erst jetzt, da uns so vieles trennen wird, ein Ozean, ein Krieg, vielleicht ein Erdteil oder zwei, fühle ich mich dir wieder ganz nah. Ich fahre also nach Übersee. Ich habe keinen blassen Schimmer, wohin die Reise geht. Man hat mir auch noch nicht erklärt, was man von mir erwartet. Naja, die Tippmamsell werde ich irgendwo geben müssen. Was sonst? Tippmamsell. Gerade viel lasse ich nicht zurück. Übersee. Na, jedenfalls kein gebrochenes Herz, falls dich das interessiert. Und keine treu wartende Seele. Wohl habe ich über die Jahre ein paar Romanzen und Affären gehabt. Man will sich im Leben schließlich nicht langweilen. Leider sind sie immer recht rasch schal und fad geworden. Irgendwie, mein lieber Leon? Mein lieber Leon? Hast immer nur du mir gefallen. Verstehst du das? Ich nicht. Was meinst du? Ob es mit uns beiden geklappt hätte, wenn wir mehr Zeit miteinander gehabt hätten? Mein Kopf sagt nein. Das Herz sagt ja. Während ich in meiner Kabine sitze und schreibe, entladen Soldaten unseren Güterzug. Du wirst es nicht glauben, in meinem Gepäck findet sich ein Großteil der Goldreserven der französischen Nationalbank, darüber hinaus 30 Tonnen der polnischen und 200 Tonnen der belgischen Nationalbank, die wir vor ein paar Monaten zur Aufbewahrung erhalten haben. 2.000 bis 3.000 Tonnen Gold insgesamt, würde ich schätzen. Wir sollen alles vor den Deutschen in Sicherheit bringen. Diese Nacht, spätestens morgen früh, sollen wir auslaufen. Alle sind in größter Eile. Die deutschen Panzer sind angeblich schon in Rennes. Jetzt sitze ich draußen an der Gangway. Die ganze Nacht werde ich hier an einem kleinen Tisch für jede Kiste, die im Laderaum verschwindet, einen Strich auf einem Formular machen, das ich persönlich zu diesem Zweck entworfen und angefertigt habe. Offiziell enthalten die Kisten Artilleriemunition. Das Radio dudelt Radiomusik. Nachrichten gibt es keine mehr. Einzig der Funker kann BBC hören. Er heißt Galliani und rollt das R, dass man Lust auf Bouillabaisse bekommt. Und er hat dichtes, schwarzes Körperhaar, das ihm überall aus der Uniform quillt. Er schlendert hinter meinem Rücken vorbei und sagt: Schon gehört, Mademoiselle, Norwegen hat kapituliert. Dann schiebt er seine Gauloise in den rechten Mundwinkel und spuckt durch den freien Mundwinkel aus. Schon gehört, Hitler bombardiert London. Und ausspucken. Man ruft mich zum Dienst. Ich muss aufhören. Morgen früh übergebe ich diesen Brief dem Boten und dann geht's los. Sonderbar. Mir ist gegen alle Vernunft ganz weit und klar ums Herz. Ich liebe dich. Ich liebe dich und bin in großer Sorge um dich, mein Leon. Hoffentlich tun dir die Nazis nichts an. Pass auf dich und die Deinen auf. Und halt dich von allen Gefahren fern. Sei vorsichtig und so glücklich als möglich. Spiel nicht den Helden und bleib gesund. Und vergiss mich nicht. Für immer, deine Louise.